Kundgabe 4540. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.01.1949. Schicksal. Läuterungsmöglichkeiten. Lehnet euch nicht auf gegen das Schicksal, so es euch hart dünkt. Ansonsten ihr euch auflehnet gegen mich. Ich weiß es, das und wie ihr leidet, dass aber auch dieses Leid für eure Seele nötig ist. Und so ihr für euch selbst ein besseres Los in der Ewigkeit wünschet, müsset ihr das Erdenleben betrachten als eine kurze Vorbereitungszeit für das eigentliche Leben in der Ewigkeit, die euch herrichten soll für dieses. Tauglich könnet ihr aber erst dann sein für das geistige Reich, so eure Seele meine Nähe ertragen kann. Dieser Zustand also muss auf Erden erreicht werden, um ein Anwärter zu sein für das geistige Reich. Und das erfordert eine strenge Schule, wo die Seele Läuterungsmöglichkeiten ausgesetzt ist, die ihr Erfolg eintragen sollen und auch werden, so sie willig ist. Also muss das Leben solche Läuterungsmöglichkeiten bieten, und diese bestehen nur in Gelegenheiten zu dienender Nächstenliebe oder in Leiden verschiedenlichster Art. Ihr Menschen seid nun im Liebeswirken sehr lau geworden und brauchet daher das zweite Läuterungsmittel. Leid in verschärfter Form. Niemals würde ich die Menschen leiden lassen, weil meine Liebe zu meinen Geschöpfen übergroß ist. Doch ohne Leid würde kein Mensch reifen, sondern in größter Gefahr schweben, sich gänzlich von mir zu lösen und der Materie anzuhangen. Und dieses will ich verhindern. Und so wende ich oft Gewaltmittel an. Ich trete euch durch leidvolle Geschehen nahe, um euch zu veranlassen, zu mir zu kommen, euch mit mir zu verbinden und von mir direkt die Kraft entgegenzunehmen, um nicht zu erliegen. Ich weiß um eure Entwicklung, um euren Willen seit Ewigkeit. Und darum ist auch euer Schicksal mein Werk und in weiser Voraussicht seiner Erfolgsmöglichkeit euch auferlegt. Und ihr sollt darum nicht murren oder klagen, sondern stets dessen eingedenk sein, dass ich euch alles zugedacht habe, Freude und Leid. Und so euch das Leid übermäßig drückt, erinnert euch daran, dass euer Erdenleben nicht mehr lang ist, dass aber erhöhtes Leid euch auch den geistigen Fortschritt sichert. Freuet euch, dass ihr leiden dürfet, denn meine Liebe hat es euch zugedacht, weil ich euch helfen will, vollkommen zu werden, um auf ewig mit euch vereint zu sein. Amen.